Einfach verschieben Gott Himmel und Erde. Nochmal die Erde leeren und in den Leben. Von Wasser ist bedeckt. Finsternis herrscht in Nacht. Aber über dem Wasser schwebt der Geist Gottes. We'll be right back.